tief in meinem Herzen, ganz tief in mir drin. Dort, wo ich nur hingehe, wenn ich ganz alleine bin, bewahre ich meine Träume wie verborgene Schätze, weit weg von einer Welt der Pflichten und Gesetze. Nur ich kann dort reinsehen, die Rätsel dort verstehen. Tief in meinem Herzen, ganz tief in mir drin, dort wo ich nur hingehe, wenn ich ganz alleine bin, bewahre ich meine Träume wie verborgene Schätze, weit weg von einer Welt der Pflichten und Gesetze. Nur ich kann dort reinsehen, die Rätsel dort verstehen. Und dort scheint für mich selbst im Dunkeln noch ein Licht, denn ich trag in mir dieses Bild von deinem Gesicht. In den stillen Raum, wo nie jemand dein allein geboren, wer will das bestreiten? Und wo wir einmal hingehen, da kann uns niemand begleiten. Doch vielleicht sind wir auch mehr als ausgebrannte Kerzen. Vielleicht bleibt uns ein Blick zurück in unser Herzen. Nur wir können dort reinsehen, die Rätsel dort verstehen. alleine bin.